بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Heute geht es darum, wenn eine Frau ihre Haare streng gebunden hat, geflochten hat, so ähnlich wie Rastas oder wie man die auch nennt heutzutage, eng geflochten hat, über die ganze Kopfheit über, muss sie, wenn sie Ghusl macht, die Haare alle öffnen. Der Sheikh sagt hier, sie muss das nicht beruhend auf den Hadith in Sahih Muslim, als eine, als Umm Salama zum Propheten kam und sagte: Ja, O Gesandte Allahs, ich bin eine Frau, die ihre Haare sehr stark am Kopf flechtet. Muss ich sie entflechten oder muss ich sie öffnen, wenn ich Ghusl mache nach dem Janabe-Zustand oder allgemein Ghusl mache? Da sagt der Prophet, nein, es reicht dir, wenn du darüber dreimal, über den Kopf dreimal Wasser gießt und dann dich mit diesem Wasser sauber machst. Es haben auch andere überliefert, wie Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidhi und so weiter. Und der Hadith ist Sahih natürlich. Das ist der Beweis dafür, dass eine Frau, die ihre Haare geflochten hat, streng geflochten hat, nicht nur einen Zopf gemacht hat, sondern eng an Haaren geflochten hat, weil es auch sehr zeitaufwendig ist und sehr intensiv wieder Zeit braucht, um diese wieder zu flechten. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Sache erleichtert und die Frau muss nicht ihre geflochten Haare aufmachen, selbst für Ghusl von Janaba zuständig. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, assalamu alaikum wa rahmatullahi.